Transparenz für die Ohren. Mein Ding rausschalten. So, dann nochmal das. Oh. Okay, gut. Dann klärt ihr in der Mikro kurz das mit seinem Mikro. Genau, ansonsten nochmal das mit dem, mit der herzlichen Begrüßung für alle Zuhörer in der Zukunft. Genau, wir haben die Formalie bereits durch. Wir haben bei Organisatorisches heute meines Wissens nichts, außer jemand anders hat was. Jetzt ist besser, okay. Gut, wie ich sehe, nichts Organisatorisches. Dementsprechend können wir direkt weitergehen. Ich glaube, okay, wir können zur bundesweiten Themenwoche vermutlich kurz was sagen von Seiten von Michael? Fragezeichen. Mache ich gerne. Wir hatten gestern wieder ein Treffen. Also wir kommen voran mit den Texten. Es ist aber schon ein bisschen zäh und ein hartes Stück Arbeit. Nichtsdestotrotz, denke ich, werden wir das hinkriegen. Ich habe ja ins Bett geschrieben, zwei der Texte sind sozusagen im Vorlektorat, da sind wir so in der Abstimmung. Den dritten Text, da werden wir wahrscheinlich auch bald eine zweite Version bekommen. Und wir trauen uns schon mal, eine Terminvorstellung zu haben. Ziel ist, Mitte Juli die Materialien dann vorzustellen. In erster Linie dann der Flyer mit den Texten. Und dann ist die Idee, wir haben ja Sommerferien in allen Bundesländern. Baden-Württemberg und Bayern sind, glaube ich, wieder die längsten. Nichtsdestotrotz haben wir gedacht, ist es dann eine gute Planung, dass wir sagen, wir haben den Bundesparteitag Ende August. Dort können wir Materialien dann weitergeben. Das ist ein gutes Forum. Wir können natürlich auch verschicken. Und haben dann die Woche drauf noch die letzte Woche Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern und sind zwei Wochen vor der Berlin-Wahl. Sodass also dann die Themenwoche, wenn man möchte, auch für den Wahlkampf noch dort genutzt werden kann. Das ist jetzt so die grobe Vorstellung. Ich hoffe, dass wir das dann auch einhalten können. Also, und das nächste Autorentreffen ist dann in 14 Tagen, wobei die organisatorische Gruppe trifft sich eigentlich wöchentlich, stimmt sich ab, und wer Zeit und Lust hat, kann natürlich auch gerne dazu kommen und zuhören. Alles klar, vielen herzlichen Dank. Gibt es zu den Themenwochen Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Gucken wir mal direkt mal weiter. Die Punkt-Freiheits-Server schiebe ich nach hinten, weil Astridian noch später kommt. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir aber was drinstehen. Dennis, kannst du uns hören? Scheint nicht der Fall zu sein, okay. Dann gucke ich erstmal weiter, falls du später noch reden kannst. Dennis, kannst du natürlich gerne. Genau, Wahlkampf Berlin, da jemand da? Doch, ich höre euch jetzt so ein bisschen zerlegt, aber also hier aus Niedersachsen. Ich versuche es nachher weiter unten nochmal und ansonsten übergebe ich gerne an Thomas. Okay, gut. Aus Berlin ist, glaube ich, aber gerade keiner da. Wahlkampf Niedersachsen, wer ist nächste gewesen? Da schreibt gerade schon jemand, ich nehme an, von der Farbe her, das ist Thomas, was rein, das passt eh. Projektgruppe Wahlkampfanalyse, ist da jemand da? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Bundespolge, ebenfalls zurückgestellt, weil 10 Minuten später. Baden-Württemberg, ist da jemand da? Scheint nicht der Fall zu sein. Bayern, der Olaf ist entschuldigt, steht schon oben. Berlin, siehe oben. Brandenburg, Thomas. Ah ne, schmarrn Quatsch jetzt. Ich bin ein Dödel, ich habe gerade aus irgendeinem Grund den Jan aus Thüringen und den Thomas aus Brandenburg verwechselt. Okay, den sehe ich gerade nicht, der ist auch, glaube ich, aktuell indisponiert. Bremen, wieso steht das immer noch nicht drin, dass der Alex Niedermeier jetzt an unserem Berichterstatter ist? Ist der da? Und vermutlich dann heute wieder... Schmarrn, der hatte sich bei mir entschuldigt, der hat heute Kommunaltermin. Mein Fehler, genau, das schreibe ich gleich noch rein. Hamburg, jemand da? Scheinbar nicht. Hessen, Michael. Ja, es gibt nichts außergewöhnlich Neues, einfach nur Tagesgeschäft. Wir haben immer noch das Problem, dass wir einen haben, der uns mit einem juristischen Prozess über Schiedsgericht ein bisschen totrollt. Aber ansonsten, wie gesagt, es laufen kleinere Aktionen in einzelnen KVen, was CSD angeht. Da kommt ja demnächst irgendwas. Wenn es soweit ist, werde ich darüber Bericht erstatten. Aber ansonsten Tagesgeschäft. Okay, gut, wunderbar. Gibt es Fragen nach Hessen? Scheint nicht so zu sein. Dann kommen wir zu MacPom. Dennis, kannst du jetzt reden? Nein, okay, gut. Jetzt sehe ich auch die Aufforderung vorlesen. Dann lese ich kurz vor. Wir unterstützen die Orga der Marina Kassel für Referenten und Helfer mit 1000 Euro auf Antrag von Astra Sem. Immer noch kein Zugang zur Mitgliederverwaltung und offizieller Wahlkampfauftakt am 16. Juli in Schwerin. Falls es dazu Fragen gibt, würde ich empfehlen, dass man sie direkt an Dennis stellt, und zwar möglicherweise über den Pet-Chat, dann haben wir sie sogar noch protokolliert, falls sie irgendwie von allgemeinem Interesse sind. Ansonsten, ja, das Stimmliche fällt ja jetzt leider weg. Und wir gucken weiter nach Niedersachsen. Adam, kannst du reden? Ja, reden kann ich schon. Hört ihr mich denn? Ja, sogar richtig gut. Ja, dann ist ja toll. Ich sitze hier am Wasser, gucke auf die untergehende Sonne und genieße es. Also, von uns aus Spalter. Niedersachsen ist zu sagen, auch mal. Wir haben halt jetzt so einiges zu tun mit der Orga von Infoständen und Werbeaktionen. Das geht jetzt voll los, auf Märkten und ähnliches, und das werden wir auch sehr intensivieren. So, dann haben wir viel zu tun auch mit der Mitgliederwerbung. Hauptsächlich basiert das auf den Ständen, die wir haben, und das klappt gut. Wir haben also immer mehr im Moment, vor allen Dingen Junge, die interessiert sind, und ist eigentlich sehr schön. Ja, und gucken halt jetzt, wie wir es weiter über den Sommer, über die Ferien auch durchziehen, auf Märkten eben und Veranstaltungen und ähnliches. Ansonsten geht es jetzt weiter mit dem Bündnis gegen TTIP, CETA und NAFTA, das Allerneueste. Also dieser weitere Vertrag, der ursprünglich ja zwischen den USA und Zentralamerika gelaufen ist und da irgendwie 60% der ganzen Kleinbauern platt gemacht hat, der jetzt auch zwischen Mexiko und Europa entstehen soll. Und auf jeden Fall, das Bündnis tagt demnächst wieder und wird sich wieder voll reinstürzen. Ich denke, da ist einiges an großen Aktionen zu erwarten. Unterstützung von euch immer gern gesehen. So, dann haben wir jetzt die vorletzte AV in Hannover Stadt und Umland gehabt. Es wird wohl noch eine stattfinden, wie es aussieht, Ende Juni jetzt. Und das war's dann, denke ich, soweit. Ansonsten, was Thomas hier dazu geschrieben hat, es sind noch zwei Kreisverbände, die noch aufstellen. Und einer davon in Gründung. Thomas, kannst du da noch dazu sagen, welcher das ist? Ja, kann ich sagen, hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, also Kloppenburg ist jetzt soweit durch, dass die tatsächlich ihre 10 Leute für eine Gründung zusammenbekommen haben, was uns gleich nochmal 5 neue Mitglieder verschafft hat. Und ja, Gründung und Aufstellung wird dann an einem Tag sein. Also manchmal hat so dieses mit den Wahlen doch tatsächlich positive Effekte. Okay. Ansonsten von uns, denke ich, war es das jetzt erstmal. Ich wünsche euch einen schönen Abend, falls ich irgendwie zwischendurch abkacke hier. Geht's gleich gemütlich essen. Ansonsten, Michael, ich freue mich drauf, dass das Orange nicht in die Gänge kommt und bald fertig ist. Ich habe auch schon einige Leute, die äußerst interessiert dran sind, auch vom Fach, und da ganz gerne auch einen Blick reinwerfen würden. Und ja, da, aber du sagst mir eh Bescheid wahrscheinlich. Ja, wenn ich kurz antworten darf. Ja, wir sind dabei. Ich hatte gehofft, dass du nachher noch kurz in die AG-Sitzung kommen kannst, weil Jörg mit dir noch einen Termin absprechen wollte. Jetzt ist er weg. Natürlich. Jetzt höre ich nichts mehr von ihm, aber wenn wir Glück haben, hat er es noch gehört und meldet sich danach nochmal. Gut, alles klar. Das sind sehr schöne Nachrichten aus Niedersachsen. Ich mache das kurz mal so. Ich begrüße jetzt erstmal natürlich die Esmeralda, die etwas später gekommen ist, und springe erstmal zurück Richtung Bund, damit ich nach hinten raus dann nichts vergesse. Genau. Geoffrey, Ja? darf ich dich kurz unterbrechen? Das, was Michael eben gesagt hat, ist also zu 90% untergegangen. Wärst du so nett, wenn es dich nicht stört, ganz kurz den Proxy zu machen? Und dich höre ich nämlich ziemlich klar. Michael meinte, dass der, ich glaube, Jörg aus der AG sich gefreut hätte, wenn du danach in der AG-Sitzung hättest vorbeigucken können bezüglich einer Terminvereinbarung. Worum es auch immer da im Detail geht, da bin ich natürlich nicht dran. Okay, alles klar, angekommen. Für Jörg, bitte schreib mir einfach ein WhatsApp oder ruf mich an oder so. Das ist einfacher als hier, weil ich hier jederzeit rausfliege. Danke. Gut, dann jetzt. jetzt Astrid, erstmal schönen Abend. Zweitens, genau, Bund und Freiheitsserver und noch irgendwas zu dir? Nein, ich glaube nicht. Ja, Freiheitsserver, mein Gott, das muss ich nachpasten. Echt, entschuldigt bitte. Ich bin heute wirklich recht spät von der Arbeit wiedergekommen, habe was gegessen und bin ernsthaft eingeschlafen auf dem Sofa, deswegen bin ich so spät dran. Es tut mir furchtbar leid. Was jetzt Tätigkeiten anbelangt, ich mache Orga Marina Kassel. Die Einladungen sind raus, man melde sich bitte an. Link ist im Pad. Da ist dann auch noch der Link aufs Wiki, wo dann das so geplante Programm mit drin steht. Dann habe ich jetzt gerade so ein bisschen im Protokoll rumgelesen und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei MacPom. Das ist unheimlich lieb von euch. Vielen, vielen Dank. Christos ist unterwegens, der ist, wenn mich nicht alles täuscht, momentan in Hamburg und springt dann von dort aus immer wieder mal nach Berlin rüber und tut dort Dinge. Ja, das ist es soweit von mir. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Wann soll die Mail rausgegangen sein, dass man sich anmelden kann? Die habe ich an alle Vorstände geschickt. Vorgestern. Warte, ich gucke nach. Aber ich meine, es wäre vorgestern gewesen. Und ich habe nachgezählt. Und ich habe nachgezählt, es waren 16 Landesverbände, also. Also wenn mir die entgangen ist, werden mir erstmals eine entgangen. Okay, aber ich gebe es auch so weiter. Ja. Also den Samstag habe ich sie rausgeschickt. Also ein RP ist auch nichts im OTRS. Das ist nicht zu fassen. Ich habe es aus dem OTRS rausgeschickt. Und zwar an alle Vorstand-Adressen. Das kommt nicht an. Aus dem OTRS ins OTRS kommt nicht an. Das hättest du verschieben müssen. Ja, da Fug. Also wir haben auch nichts bekommen. Ja, ich hab keine Bounces gekriegt. Leute, ich nehme die Mail einfach nochmal und schicke sie aus meiner Mailbox raus an euch alle, okay? Ja, jo, also wie gesagt, OTRS geht nicht, Astrid. Ja, aber normalerweise kriegst du dann auf jeden Fall mal eine Fehlermeldung. Und die habe ich nicht gekriegt. Nein, kriegst du. Doch, ich habe es ja schon ein paar Mal versucht, aus dem OTRS ans OTRS zu schicken. Und habe jedes Mal eine Meldung gekriegt. Du kannst diese Mail nicht verschicken. Von daher habe ich mir dabei nichts gedacht. Aber es ist ja wurscht. Ich nehme jetzt einfach meine Mailbox und schicke es da nochmal raus. Danke. Danke. Ja, auch danke. Na, gerne doch. Und ich habe mich schon gewundert, warum so wenig Anmeldungen kommen. Gut, so, dann greife ich nochmal schnell rein. Und zwar, ich sehe gerade im Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern sind auch 3 Punkte nachgetragen worden. Erstens, Beteiligungsanzeige eingereicht und vom Landeswahlausschuss zugelassen. Plakatmotive festgelegt und Werbemittel ausgesucht. Das heißt, läuft. Wir kommen dementsprechend weiter zu... jetzt muss ich kurz gucken, wo wir vorher stehen geblieben waren. Niedersachsen hatten wir. Nordrhein-Westfalen schreibt, Masch, ihr ist im RZ, ihr wollt den Lärm nicht wirklich hören. Wollen wir vermutlich nicht. Falls du noch irgendwas Kurzes hast, was du reinschreiben kannst oder sonst wie, dann tu das, dann lese ich das noch vor. Ansonsten gehe ich erstmal direkt im Mont weiter zu Jürgen, / Rheinland-Pfalz. Ja, schönen guten Abend. Wir hatten am Samstag eine sehr konstruktive Sitzung über Öffentlichkeitsarbeit, also nicht über Pressearbeit, sondern über Öffentlichkeitsarbeit, haben da auch ein bisschen Rückblick auf die vergangene LTW gemacht, auch Landtagswahl gemacht, haben ganz gute Ideen und wir werden sehr schnell noch ein Real-Life-Treffen machen und noch mehrere Mumble-Sitzungen machen, um, glaube ich, ganz schnell mal so eine Strategie für Rheinland-Pfalz, wie wir uns erarbeiten, vorzustellen und die vielleicht auch mal für den Bund vorzustellen. Dann halt jede Menge Orga-Fu, was wir haben, darunter auch hatten wir Marina Kassel Anträge gestellt und sowas. Dann wird noch ein Termin gesucht für Digitales im Koalitionsvertrag, das hatte ich schon mal gesagt, dass da relativ viel aus dem Piratenprogramm übernommen worden ist in den Koalitionsvertrag und wir das eigentlich mal konstruktiv, positiv begleiten wollen. Das heißt also immer wieder nachfragen wollen, was hat sich denn da jetzt auch wirklich getan? Was wurde aus dem Koalitionsvertrag? Was wurde verabschiedet? Was für Maßnahmen wurden eingeleitet? Wo können wir Erfolge sehen? Das war es erstmal aus Rheinland-Pfalz. Ich danke dir sehr. Gibt es noch Fragen nach Rheinland-Pfalz? Scheint nicht so zu sein. Der nächste wäre dann Jörg Ahrweiler. Bitteschön. Ja, hallo, grüß euch. Ja, was war die Woche? Bis jetzt war, gestern war eine Diskussion zum Thema BGE auf Radio Sunshine Live. Da haben wir uns gleich, oder beziehungsweise habe ich mich mal gleich eingeklinkt und konnte auch dann ein Live-Statement dazu abgeben. Reaktion war eigentlich ganz gut. Die Tendenz der Zuhörer ist leicht pro BGE. Man hat aber auch gemerkt, dass es noch einen Aufklärungsbedarf gibt und die alten Ressentiments wiederkommen, dann wird ja keiner mehr arbeiten etc. pp. Da, wie gesagt, da haben wir versucht, ein bisschen positive Stimmung zu machen. Das ist uns auch gelungen. Dazu ergänzend habe ich dann noch einen Blog-Eintrag verfasst und der Bundespresse zur Verfügung gestellt. Ich denke, der wird dann auch noch diese Woche kommen in der Geschichte. Dann werden wir morgen in Plus Minus sehr wahrscheinlich, da wird auf jeden Fall Thema Freifunk sein. Und wir hatten ja da vor ein paar Wochen Dreharbeiten gehabt in dem Ort, dass wir den wir komplett ausgestattet hatten mit Freifunk. Nämlich Giesingen, der galt als Musterobjekt und ich denke, der wird morgen dann ein bisschen größer in der Sendung Plus Minus behandelt werden. Ich hoffe auch wieder mit Piratenbeiträgen, dass das nicht wieder untergeht. Ja, das ist das und ansonsten tagt es noch parallel der Landesvorstand, da kenne ich jetzt noch keine Ergebnisse. Wir werden am BPT auf jeden Fall dabei sein, beziehungsweise Leute schicken. Dann, was haben wir sonst noch? Ansonsten sind wir mit dem Wahlkampf beschäftigt, mit den Vorbereitungen, Strategien und so weiter und so fort. Ja, das war's von uns. Alles klar, danke dir sehr. Gibt es Fragen an Zahler? Scheint heute nicht der Fall zu sein. Nächster in der Liste ist Schleswig-Holstein. Ich habe gerade die Farbe erst nicht richtig gesehen. Okay, ja, das kommt von Kathi. Ich bin mir gerade nicht sicher, ist die da oder ist das im Voraus reingeschrieben? Sie scheint nicht da zu sein. Ja, ich war mir gerade nicht sicher, vielleicht irgendeinen anderen Link, aber gut. Dann lese ich das mal kurz vor, das ist ein etwas länglicherer Text. An dieser Stelle, wer es nicht hören möchte, möge sich Kaffee holen. Also, folgende Einladung am 28.06. kann bitte auch bundesweit mitgeteilt werden. Die Piratenfraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag lädt Sie und euch herzlich ein. Wir schauen zurück auf 4 Jahre Parlamentsarbeit und blicken nach vorne mit interessanten Vorträgen und Diskussionen zu den Kernthemen der Piraten. Im Anschluss möchten wir in lockerer Runde Gespräche führen, uns austauschen und einen Blick auf das kommende Jahr bis zur nächsten Landtagswahl werfen. Piraten wirken mal laut, manchmal leise. In großen gesellschaftlichen Prozessen und in kleinen Einzelinitiativen. Wir haben in 4 Jahren solider Arbeit bewiesen, dass wir unser Konzept Politik zum Anfang ernst meinen und nicht nur als Versprechen vor uns hertragen. Wir haben uns um Themen gekümmert, die von Bürgern angeregt wurden und bei anderen Fraktionen regelmäßig unter den Tisch fallen. Wir haben für mehr Transparenz bei der Arbeit des ganzen Landtags gesorgt. Nicht zuletzt haben wir dem digitalen Zeitalter in Schleswig-Holstein den Weg bereitet und sichergestellt, dass dabei Themen wie Schutz der persönlichen Daten der Privatsphäre nicht unter die Räder kommen. Und das ist erst der Anfang, wir sind weit gekommen. Aber es gibt auch noch viel zu tun, deshalb seien Sie dabei, kommen Sie mit Freunden nach Kiel und bringen Sie gerne Kritik und Anregungen mit. Also Dienstag, 28. Juni, 17 Uhr, Landeshaus, Düsterbrucker Weg, Düsternbrucker Weg, 70, 24 Kiel, Dinge, Piratenfraktion, Link, so weiter. Ja, genau, dadurch, dass Kati nicht da ist, erübrigt sich an dieser Stelle leider auch das mehr. Frage-Antwort-Runde, ich gebe weiter an Thüringen. Ja, guten Abend. Wir haben eigentlich nur das Piratengrillen am 18.06. um 14 Uhr im Brüdergarten in Erfurt, wo halt auch Mitglieder aus anderen LVs natürlich herzlich eingeladen sind. Danke dir sehr. Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann gehen wir weiter zu Tatam Tatam. Wir sind bei der ersten Themenbeauftragung. Habe ich fast TTIP übersehen wegen der hellen gelben Farbe, aber Michael hat was reingeschrieben. Ja, und zwar möchte ich ein Projekt, eine Aktion vorschlagen. Es scheint so zu sein, oder zumindest wer Bericht aus Berlin gehört hat am letzten Sonntag, da gab es schon einen Bericht, einen Abgesang auf TTIP. Mal gucken. Nichtsdestotrotz ist umso wichtiger dann der CETA-Vertrag. Der ist ja ausgearbeitet. Und ich würde vorschlagen, wir haben ja schon mal eine Aktion gemacht mit den Bundestagsabgeordneten, dass wir ihnen die Fragen zu Freihandelsabkommen zugestellt haben. Jetzt ist die Idee, dass wir jeden Bundestagsabgeordneten fragen, wie er denn über diesen CETA-Vertrag, wenn er im Bundestag abgestimmt wird, und das sollte irgendwann kommen, denn abstimmen wird. Der Aufwand ist überschaubar. Ich habe damals ja schon Namen, E-Mail-Adressen zusammengesucht für die Landesverbände. Ich bin gern bereit, das dann nochmal neu alphabetisch zusammenzustellen und mit Olaf wahrscheinlich oder dem Presseteam so ein Anschreiben zu machen, so dass man dann im Prinzip nur E-Mail-Adresse und Namen austauschen muss und dann an die etwas über 600 Abgeordnete haben wir wohl am besten zentral das dann auch verschickt. Also ich schätze mal, dass man in einer Stunde so ja, irgendwo 80 bis 100 E-Mails verschicken kann, dann kann man das kurz hochrechnen. So, die Idee ist einfach, Druck aufzubauen auf jeden Abgeordneten und zu gucken, was an Rückmeldungen kommt. Man könnte dann periodisch alle 3 Wochen oder so einfach in der Excel-Tabelle nachschauen, wie viele haben geantwortet, wie viele sind dafür, dagegen, wie viele enthalten sich, wie viele wissen noch gar nicht, was sie machen sollen. Und das könnte man natürlich auch regelmäßig publizieren. Inzwischen sollte jeder Bundestagsabgeordnete eigentlich genügend über die Freihandelsabkommen, die Verträge wissen. Und ich denke, es ist ganz geschickt, jeden Einzelnen dann auch zu fragen, wie er dazu steht. Das ist so die grundsätzliche Idee. Fragen dazu? Ja, also sowas hatten wir ja schon mal. Michael, weißt du ja besser als ich, du hast es ja damals auch initiiert. Und die Resonanz war ja eher überschaubar. Was verleitet dich dazu zu glauben, dass es jetzt besser würde? Naja, die Situation ist schon eine andere. Also zum einen sollten wir das zentral machen, verschicken. Nicht auf Landesverbände verteilen, das wird nicht funktionieren. Wie gesagt, der Aufwand ist auch überschaubar. So, und wenn jetzt nur 5% der Bundestagsabgeordneten antworten nach 2-3 Wochen, dann ist das eine Pressemitteilung wert. So, weil ich denke, die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu erfahren, wie die Abgeordneten dazu stehen. Und wenn die meisten keine Meinung haben, dann kann man das ja in die Öffentlichkeit bringen. Also es geht wirklich darum, in zeitlichen Abständen zu gucken, wie ist die Resonanz. Wenn sie schlecht ist, ist das eine gute Pressemitteilung. Wenn wir ein statistisch interessantes Ergebnis bekommen, ist es auch eine gute Pressemitteilung. Also hier kann über Monate permanent Druck ausgeübt werden, dass sich bitteschön jeder einzelne Bundestagsabgeordnete seiner Verantwortung bewusst wird, weil er muss im Bundestag dann über diesen Vertrag abstimmen. Sprich, also wir als Landesverbände hätten damit herzlich wenig zu tun? Ja, ich denke, das läuft dann über Bund. Okay, danke. Hast du noch weitere Fragen, Redebedarf, sonst was? Ja, also muss ja jetzt auch nicht entschieden werden. Wir haben ja durchaus noch ein bisschen Zeit. Aber vielleicht in den nächsten 1-2 Wochen können sich einige ja überlegen, ob sie das grundsätzlich gut finden. Und dann müssten wir mit dem Vorstand so die konkrete Vorgehensweise nochmal absprechen. Also ich finde es prinzipiell aber eine gute Sache. Ich meine mich zu erinnern, dass die Aktion damals, ich meine, es war jetzt natürlich kein bombastischer Medienerfolg wie die Panama Papers, aber ich fand die Aktion damals weder kontrovers noch schlecht gemacht, noch irgendwie vollkommen liebesbösartig. Also ich finde es gut. Kathi, ich hatte gerade schon eine... Ist das mein Mumble oder muss Geoffrey einfach nachwerfen? Geoffrey muss nachwerfen. Geoffrey, wirf mal nach. Ich probiere es nochmal kurz. Geht's jetzt besser? Hat schon geklappt. Gut. Gut, dann machen wir weiter. So, genau, also nochmal, Kathi, falls es außer diesem Aufruf noch was gibt, dann fühle dich frei, noch nachzureichen. Ansonsten warte ich jetzt kurz ein paar Sekunden und danach dann Gernot, weil wegen Sozialpolitik. Ja, schönen guten Abend. Sorry für die Verspätung. Und danke dafür, dass du das schon mal reingepostet hast. Thomas, werd nicht krank. Bin ich schon. Sorry für die Verspätung. Und wir haben am kommenden Sonntag Vorstandsklausur und werden uns dann mal, ausdiskutieren, was wir mit unserem bisherigen Wahlprogramm machen. Wir haben die letzten Wochen fleißig Wahlprogramm geschrieben. Wir hatten die Deadline letzte Woche am 31.05. Und ja, da ist viel zusammengekommen. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir da weiter verfahren. Und das wird, denke ich mal, der Hauptbestandteil unserer, nicht nur der Vorstandsklausur sein, sondern auch des Landesparteitags, der dann im Juli folgen wird. Ansonsten habe ich eigentlich so spontan gerade nichts zu berichten. Wunderbar, danke dir trotzdem und Verspätung war überhaupt kein Problem. Dann Sozialpolitik. Ja, schönen guten Abend zusammen, hallo. Bei mir gibt es jetzt nicht so viel zu berichten. Es gab noch einen Artikel vom Jürgen in der Flaschenpost. Es gab ja vor kurzem noch einen interessanten Fernsehbeitrag über das BGE und zwar ein bisschen mehr auf die wirtschaftliche Bedeutung. Was kann ein BGE für die Wirtschaft bedeuten? Und da ging es auch so ein bisschen um Amerika und Jürgen hat es ein bisschen analysiert und darüber einen kleinen Artikel geschrieben. Ich habe das auch verlinkt. Dann hatten wir ja am Sonntag diese BGE-Veranstaltung mit ATTAC und zwei anderen Gruppen aus Bonn. Und das war eine gute Veranstaltung. Das Wetter hat mitgemacht. Also wir sind nicht nass geworden. Das war eigentlich das Wichtigste, weil wir hatten ja in der letzten Woche ziemliche Unwetter hier in der Kölner Bucht. War auch gut besucht, waren auch rege Gespräche und ihr könnt mal ein paar Bilder dazu sehen. Dann gibt's noch die zwei Termine, die noch anstehen diesen Monat. Das ist die Mammelsitzung am Sonntag von den Sozialpiraten und die AGBGE-Mammelsitzung am 22.06. Das war's schon auch von meiner Seite. Okay, ich danke dir sehr. Gibt's Fragen? Ja. Ja, bitte. Gernot, allgemein an dem Sonntag, habt ihr da schon, das gab ja schon Hochrechnung für die Schweiz, habt ihr da schon drüber gesprochen, wie wurde das von euch beurteilt? Erfolgreich, weniger erfolgreich oder so lala? Also, wir hatten zwar kurz ein paar Sequenzen vom Radio aus der Schweiz über die Lautsprecher publik gemacht, aber das war jetzt von der Bevölkerung nicht so wahrgenommen. Wir hatten da selber ein bisschen drüber gesprochen und wir finden das Ergebnis erstmal sehr gut. Grundsätzlich ist es ja so, dass es sehr schwierig ist, beim ersten Anlauf solche Volksabstimmungen zu gewinnen. Es hat, also in der Vergangenheit gab es so bestimmte Gesetze, die haben erst beim zweiten, dritten Mal dann wirklich Erfolg verbuchen können. Ihr wisst auch, dass in manchen Städten, ich glaube in Basel, haben sogar über 60% für das BGE zugestimmt. Also da gibt es regionale Unterschiede. Ich denke, es ist ein Erfolg. Vor allen Dingen deswegen, weil das BGE in den letzten Tagen doch sehr, sehr stark in den Medien publik gemacht wurde, diskutiert wurde. Und ich sag mal so, es ist der Auftakt. Also ich glaube auch die Schweizer sind jetzt so motiviert, das wird auch in Zukunft jetzt weiter nach vorne getragen. Danke. Sehe ich übrigens ebenso. Gut, nächste Bundesteambeauftragung ist, wo was drinsteht, ich gehe erstmal nach vorhandenem, ist die Energiepolitik. Ja, ein bisschen mehr. Ich war letzte Woche ja nicht anwesend, weil ich in Berlin war. Zum einen hatte ich das Gespräch im Wirtschaftsministerium mit dem Referatsleiter für den nationalen europäischen Stromnetzausbau. Es ging um unsere Probleme hier in Ostfriesland, speziell, ist ja inzwischen eine alte Geschichte schon, aber der Standort für eine Konverterstation, wo Tennet einen Standort ausgesucht hat, den keiner will, auch unsere Landesregierung nicht. Und das sollte man in Berlin auch zur Kenntnis nehmen, hat man auch gemacht. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit das da nicht schon angekommen war, aber der Herr Schulz hat dann auch zum alternativen Standort relativ viel nachgefragt, was ich natürlich auch beantworten konnte. Und das zweite Problemfeld, das wir hier sehen, ist dieses Enera-Projekt, unsere Modellregion Stromnetz. Wo ja untersucht werden soll, elektrotechnisch das Stromnetz und Maßnahmen wie Lastverschiebung, Smart Grid, Smart Metering und so weiter in dem vierjährigen Forschungsprojekt. Und genau in diesem Stromkreis soll nach alter Planung eine 380 kV neue Stromtrasse reingesetzt werden, was natürlich sämtliche Daten kaputt machen würde und einfach nicht passt. So, da hat er dann auch gesagt und zugegeben, ja, das, da sehen Sie auch ein gewisses Problem. Und ich werde dann in einigen Wochen da auch nachfragen, weil irgendwie muss man ja mit diesem Forschungsprojekt und den Planung speziell für diese Trasse dann auch umgehen politisch. Ja, das war soweit ein nettes, freundliches Gespräch. Klar, habe ich auch nicht anders erwartet. Herr Schulz will diese Kritikpunkte halt dann mitnehmen, wohin auch immer. Mal gucken, was draus wird. So, auf jeden Fall ist unsere Problematik jetzt so auf der höchsten Ebene angekommen. Weiter können wir es nicht tragen. Und ich denke mal, dass das auch schon Spuren hinterlässt. Ich hatte beim letzten Mal vor 14 Tagen ja auf diesen Panorama 3 Beitrag hingewiesen, der spezielle Probleme im Windkraft-Onshore-Ausbau hier skizziert hat, ein längerer Fernsehbeitrag. Der ist nicht nur im NDR gelaufen, wie ich jetzt mitbekommen habe, sondern auch im Mitteldeutschen Rundfunk, im WDR. Selbst NTV hat in gekürzter Form den Beitrag weitergetragen und im Gespräch in Berlin wurde auch klar, also auch das BMWI kannte diesen Beitrag. So, also man weiß, dass die Ostfriesen doch zunehmend renitent sind. Interessanterweise gab es jetzt auch einen Besuch von 4 Vertretern aus dem Umweltausschuss vom Landtag Niedersachsen, die hier nach Ostfriesland gefahren sind, jede Partei hat eingeschickt und mit den BIs gesprochen haben. So, also man merkt, hier ist einiges los. Und ich bin dabei, einen Arbeitskreis vorzubereiten, einen zivilgesellschaftlichen Arbeitskreis, der einmal versucht, eine realistische Prognose des Ausbaus an erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren zu ermitteln. Ich glaube inzwischen, dass TenneT als Übertragungsnetzbetreiber und wahrscheinlich auch Avacon als Betreiber der 110 kV-Ebene einfach gar keine vernünftige Vorstellung haben, mit welchem Leistungszuwachs hier in der Region zu rechnen ist. Das ist auch nicht ganz einfach zu ermitteln, aber da wird halt in den Netzentwicklungsplan dann einfach etwas reingeschrieben, was die Bundesnetzagentur dann auch nicht überprüfen kann und dann steht es da und wenn man nicht aufpasst, wird es dann auch so gemacht. So. Aber das wollen wir alles so nicht, sondern der Ansatz ist jetzt eben mit anderen Organisationen und der Verwaltung. Der BUND hat sich hier klar geäußert, der NABU auch, die würde ich auch mit reinnehmen, die BIs sowieso, aber auch Landkreise und Verwaltung von Städten, dass wir uns zusammentun und wirklich analysieren, weil wir die Region kennen, was kommt an Windkraft onshore voraussichtlich dazu, was ist mit Photovoltaik zu rechnen, was ist mit zusätzlichen Verbrauchern und so weiter. Dass man hier eine möglichst realistische Prognose als Datengrundlage hat, wo man dann in eine vernünftige Diskussion zum Netzausbau gehen kann und wirklich dann auch abschätzen kann, was sind wirklich vernünftige Maßnahmen, die dann in der Region auch mitgetragen werden. Wenn das denn alles so klappt, wäre es eigentlich aus meiner Sicht ein wunderbares Beispiel dafür, wie Bürger sich zusammentun, die Sache selbst in die Hand nehmen und dann zu einer vernünftigen Lösung kommen. Vielleicht kann Ostfriesland dann auch so eine gewisse Modellfunktion übernehmen. Schauen wir mal. Das würde ich auch gerne mit Adam, wenn er denn vernünftig erreichbar ist, auch absprechen. Auch was Sie an Pressemitteilungen dann rausgeben, die auf Landesebene in der Region auch, dass wir uns da eben ein bisschen abstimmen. Thomas, wir können es dann natürlich auch dann kurz schließen. Im Moment bin ich in Vorgesprächen, weil ich will erstmal die Partner haben für so einen Arbeitskreis, bevor ich damit in die Öffentlichkeit gehe. Aber bisher finden das eigentlich alle einen guten Ansatz und ich glaube auch, dass wir da so einen Arbeitskreis zusammenkriegen. Ja, dann war ich mit Annette bei der Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung. Immer ganz spannend, dieser Rat für nachhaltige Entwicklung, den gibt es seit 15 Jahren, kriegt jedes Jahr ungefähr 2,5 Millionen von der Bundesregierung, macht viele Projekte, macht diese Veranstaltung, berät die Bundesregierung. Ich habe dann auch mal bei der Veranstaltung so den einen oder anderen gefragt, wie oft hat denn die Bundesregierung eigentlich gehört auf Vorschläge vom Rat? Da habe ich keine so richtige Antwort bekommen, außer, Ja, das wäre mal interessant festzustellen. So, also sind schon recht prominente Leute da vertreten, aber es ist die Befürchtung, dass das schon noch ein bisschen Feigenblattpolitik ist, zumindest war. Was ganz spannend war, Frau Merkel hat wieder eine Rede gehalten, wie wohl jedes Jahr. Aber diesmal waren auch drei Minister dabei. Unsere Forschungsministerin, dann unser Entwicklungsminister und die Umweltministerin. Und das habe ich jetzt aber hier nicht ins Pad reingeschrieben. Es gab dann auch noch eine Podiumsdiskussion mit Frau Hendricks und Herrn Müller, die beide ihre Ministerkollegen, Herrn Dobrindt, Herrn Gabriel und Herrn Schmidt als Landwirtschaftsminister, aus meiner Sicht regelrecht gebasht haben. Und zwar das so vor 1000 Leuten, laufenden Fernsehkameras, Livestream, das fand ich schon ganz spannend. Von daher, wer Interesse hat, auf der Seite, ich habe einen Link reingestellt, werden die Videos der einzelnen Fachvorträge, Reden und ich hoffe auch von dieser Podiumsdiskussion dann hochgeladen, dann kann man sich das nochmal anhören. Aber wenn sowas öffentlich passiert, dann, ja, dann würde ich sagen, brennt in der Bundesregierung die Hütte. Gut, also auch unter diesem Aspekt eine sehr spannende Veranstaltung. Parallel hat die Bundesregierung ihre alte, überarbeitete Nachhaltigkeitsstrategie jetzt nochmal vorgestellt am 30. Mai, parallel zu dieser Veranstaltung. Ein Dokument von über 200 Seiten, links habe ich reingestellt, ist zur öffentlichen Konsultation sozusagen ausgeschrieben. Man kann Stellungnahmen abgeben. Da wir eigentlich eine Partei der Nachhaltigkeit sind, was vielleicht vielen gar nicht so bewusst ist, aber wenn man ins Grundsatzprogramm mal schaut, dann ist das ziemlich deutlich, könnten wir eigentlich auch eine Stellungnahme abgeben. Im Moment denke ich aber nicht in die Richtung, weil wir sind mit unserem Orangebuch noch voll am Arbeiten. Das muss erstmal abgeschlossen werden. Gut, soweit dazu. Fragen? Nicht wirklich, nur meine Zusicherung, dass ich keine Frage, nur meine Zusicherung, dass ich zu jeder Standart bereit bin. Zu jeder Pressemitteilung. Genau so. Ja, also wenn es konkreter wird, Thomas, wir haben ja einen kurzen Weg, dann sprechen wir das untereinander ab. Vielleicht auch mit Adam, dass er auch Bescheid weiß, wie wir das so strategisch aufbauen und hier auch nicht nur regional dann sozusagen vermarkten die Aktion, sondern versuchen auch auf Landesebene das ein bisschen bekannt zu machen. Das Thema ist ja nun eigentlich politisch landesweit aktuell, was hier in Ostfriesland los ist. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich jetzt weitergehen zur nächsten Beauftragung. Das wäre jetzt, glaube ich, über Drogen- und Suchtpolitik, nein, Bildung, Forschung, Wissenschaft, das ist das mit den schlechten Farben. Aber davor auch von mir nochmal ein sehr, sehr großes Kompliment und Dank an die Arbeit. Ich kann ungefähr nachvollziehen, wie viel Arbeit das ist, die du dir machst, und das ist sehr viel und ich weiß das zu würdigen. Ja, noch macht es auch Spaß. Algon? Achso, ich bin dran. Okay, ja, trifft sich natürlich gut, dass wir gestern eine AG-Sitzung hatten, wo wir ein paar Sachen schon mal auf die Schiene gebracht haben, wie es auch im Patch steht. Also die bereiten sich natürlich auf den Landesparteitag in NRW vor, auch mit dem Wahlprogramm für die nächste Landtagswahl. Das ist ein großes Thema. Wir bringen jetzt dann auch langsam ins Fahrwasser die Sache mit dem Wahlprogramm für die Bundestagswahl, der 17.1 höchstwahrscheinlich kommt, weil wir auf dem 16.2 ja einen reinen Wahlparteitag haben bisher. Ja, dann gibt's bei mir noch diese Mitarbeit an der Themenwoche. Da hat ja Michael Bernd vorhin ja schon einige Sachen zugesagt. Ich selber bin noch dabei oder fange wieder an mit der Planung für das oder unterstütze die Astrid bei der Planung TB Folge-F-Wochenende, das zweite Relive-Treffen. Ja, und ansonsten das übliche Tagesgeschäft. Im Hintergrund laufen noch Gespräche mit anderen Organisationen, was Vernetzung und so weiter angeht. Aber da möchte ich noch nicht so mit den Details raus, weil da sind einige kritische Sachen dabei. Ansonsten, wie gesagt, Tagesgeschäft und der Rest steht im Wiki, beziehungsweise im Pad. Alles klar, ich danke dir sehr. Gibt es Fragen? Ja, Michael, hast du schon ausreichend gejammert über die nicht gerade umwerfende Beteiligung am Doodle? Noch nicht. Ich werde nachher nochmal eine Mail rausschicken und eine Frist setzen für die nächsten anderthalb Wochen. Und dann müssen wir einfach gucken, dass wir das auf die Schiene nageln. Dann jammern wir einfach jetzt mal, dass sich bisher sehr wenige Leute an der Terminfindung beteiligt haben, was wir jetzt gerade nicht so hübsch finden. Hast du den Link nochmal ins Pad gepostet? Ich suche ihn gerade raus, Moment. Alles klar, Link kommt gleich. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr euch sehr, sehr zahlreich an dem Terminfindungstool beteiligen würdet. Ja, was? Gut, soweit alles ruhig. Dann schauen wir nochmal. Der letzte, der jetzt rein vom Eintrag im Pad da ist, ist der bestenfalls. Und genau, Paki, ich nehme an, du bist als Nachrücker für NRW noch da. Ja, ich habe gesehen, Masch hat da geschrieben, er wäre im Rechenzentrum. Das heißt, ist zu laut. Von mir aus kann ich ein bisschen was erzählen gleich. Gut, dann bist du direkt noch nach dem bestenfalls da. Der ist jetzt aber mal zuerst. Guten Abend zusammen. Ja, bin noch mit der Nachbereitung der Mary Jane beschäftigt. Sprich, ich habe noch keine umfassenden Zahlen, was noch übrig ist und auch was noch an Geldern da ist. Ansonsten, ja, wie gesagt, wir haben uns für nächstes Jahr schon mal unverbindlich angemeldet. Dann sind darauf bezogen, eben nimmt das auch Einfluss auf die Hanfparade, all dieweil wir eben die Sachen ganz gerne darüber transportieren würden, weil das sicherlich auch nochmal eine große oder einer der größten Veranstaltungen in diesem Jahr wird, was die Legalisierungsszene Hanf betrifft. Ja, wie gesagt, da bin ich schon mit Berlin dabei, so ein bisschen vorzubereiten. Ansonsten gibt's wie immer jeden Dienstag treffen wir uns zum AG-Treffen. 19.30 Uhr im Mumble, ein paar Räume drüber. Heute haben wir besprochen, dass wir morgen zwischendurch mal so einen Arbeitstermin machen, um endlich mal wieder einen aktuellen Arguliner für Hanf zu haben. Ich glaube, für den Wahlkampf gar nicht schlecht, wenn wir da was Aktuelles anbieten können. Ansonsten, glaube ich, gibt's bald auch einen aktuellen Flyer im P-Shop, zumindest habe ich die Daten zur Verfügung gestellt, wollte man noch einstellen. Sonst fällt mir eigentlich, ja, dann komme ich ein bisschen in Zeitbredouille, alldieweil ich privaten Umzug vorhab. Von daher bin ich etwas eingespannt und muss mich etwas zurücknehmen. Das war's von meiner Seite aus. Gibt's dazu Fragen? Ja. Bitte. Du hattest gerade die Aguliner erwähnt. Aguliner? Dann warst du weg. Ach so, Geoffrey hatte irgendwie eine Meldung oder habe ich gedacht, ich bin mal ganz schnell still. Geoffrey? Nein, ich wollte einfach nur sagen, bitte fühl dich frei zu reden. Das war an dich gerichtet. Entschuldige. Alles klar, danke. Du sagtest gerade was mit einem Arbeitstreffen Aguliner. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das nächste Woche Dienstag ist oder wollt ihr da einen anderen Termin festlegen? Wir hatten uns auf morgen 21 Uhr verabredet. Oh, darf ich dazu stoßen? Ja, sehr gerne, natürlich. Zweite Frage wäre, also ich habe auf Bundesebene die Bundespressemitteilung beziehungsweise das, was ihr zum Thema Mary Jane gemacht habt, Korrektur gelesen und hatte gelesen, dass ihr unglaublich viele Giveaways losgeworden seid. Was habt ihr denn verteilt? Ich meine, ich frage jetzt im Hinblick auf unseren Wahlkampf nächstes Jahr, wo wir auch eigentlich einen Schwerpunkt auf Hanf legen wollen. Also was natürlich sehr gerne mitgenommen wird, sind die Positionspapiere. Die sind natürlich auch relativ teuer. Ansonsten, der Flyer, der ist extra mal aufgelegt worden letztes Jahr. Der ist auch, bis auf eine Geschichte, ist er noch ziemlich oder sehr aktuell, nämlich im Modellversuch Hamburg. Das ist zurzeit leider erstmal eingestampft. Ansonsten stimmt der noch. Der geht auch sehr gut. Der absolute Renner ist der Grumpy-Aufkleber, den reißen sie aus den Händen. Aber auch alle anderen Sachen, muss ich sagen, also ob es nun Sticker sind oder Postkarten, erfreut sich wirklich großer Beliebtheit. Der Reißer ist eigentlich immer so oder so, dass das Entree, um mit jedem ins Gespräch zu kommen, ist unser Knusperhanf. Also sprich, das sind geröstete und kandierte Hanfsamen. Und wenn ihr die Leute probieren lässt, dann kriegst du wirklich ein Lächeln zurück Und dann werden die auch neugierig. Und dann hast du sie eigentlich sehr schnell in einem Gespräch. Ja, das stand auch in der Meldung drin, die ich lektoriert habe. Wegen der Positionspapiere haben wir uns hier in Schleswig-Holstein schon mal Gedanken gemacht. Und unser stellvertretender Vorsitzender Andreas Halle hat eine Adresse aufgetan, wo man die im ganz großen Stil relativ günstig bestellen kann. Ich hatte deswegen auch schon mal den P-Shop angeschrieben, allerdings keine Antwort bekommen. Vielleicht ist das von Interesse, dass wir uns mal mit mehreren Landesverbänden zusammenschließen und mal gucken, ob wir die nicht irgendwo günstiger bekommen. Weil die gehen nämlich wirklich gut. Also wir hatten sie hier auch zur Bundestagswahl oder zur Europawahl auf den Infoständen und die Dinger sind weggegangen wie warme Semmel. Ja, die werden auch tatsächlich benutzt, gehe ich von aus. Deswegen gehen die auch so gut. Und wenn man sich die Preise an Tankstellen anguckt, dann versteht man natürlich auch, wenn es die umsonst gibt, dass die gerne genommen werden. Abgesehen davon, dass auch so eine Hemmschwelle nochmal fällt, glaube ich. Also gerade wenn ihr jetzt, ich habe jetzt eben nur grundsätzlich Messeerfahrung, beziehungsweise eben Demoerfahrung. Und da, wie gesagt, da werden auch gern schon mal zwei genommen. Ja, ich meine, ich kenne das selber. Wenn ich für meinen Mann losfahre und Positionspapiere an der Tankstelle kaufe, dann komme ich mir auch ein bisschen doof vor. That's it. Ja, vielleicht, ich würde mich freuen, wenn du morgen um 21 Uhr dazustößt. Und da können wir vielleicht auch noch über ein paar andere Sachen reden. Ja, ich habe morgen erstmal Vorstandssitzung. Weiß der Geier, wie lange die dauert, und aber danach bin ich am Start. Okay, und ansonsten treffen wir uns, wie gesagt, dienstags immer um 19.30 Uhr. Bin ich auch gern dabei. Freue ich mich, super. Ich zitiere an dieser Stelle mal eine Popkulturreferenz. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, und jetzt Hashtag Plan funktioniert, Paki ist dran. Jo, ich fange mal chronologisch an. Also wir hatten eine Ausstellungseröffnung in der Piratenfraktion, wo ich es leider nicht hingeschafft habe, aber jedem zu empfehlen. Das K-Office aus der Fraktion ist auch weiterhin landesweit unterwegs. Das wird auch nicht abreißen. Die werden auch fast täglich gebucht. Es laufen gerade auf allen möglichen Kanälen und Ebenen die Vorbereitungen für den kommenden Landesparteitag. Deshalb bin ich auch politisch momentan ein bisschen unsichtbar. Wenn ich Zeit finde, versuche ich was zu machen. Aber das ist schon relativ viel Arbeit. Dann hat Olli Bayer sich bezüglich der Modellstudien zum Thema fahrscheinfreier Nahverkehr aus 9 Bewerbungen auf 4 Kommunen festgelegt. Den Link habe ich ins Bett gesetzt. Heute gab es einen interessanten Artikel über Hannelore Kraft, die ja, bewiesen hat, dass sie das Internet nicht verstanden hat und auch die digitale Revolution in NRW so gut wie gar nicht anpackt. Da gibt es einen sehr schönen Artikel auch vom Report Köln. Ich poste den gleich nochmal rein. Da wurde unsere PM auch dann direkt aufgegriffen. Den Link habe ich auch mal reingesetzt. Sie will einen Verhaltenskodex für das Internet, aber für NRW, was natürlich totaler Unbug ist. Dementsprechend haben wir dann darauf reagiert. Dann gibt es momentan sehr viele kommunale Veranstaltungen. Gerade im Hinblick auf die Sommerferien ist jetzt so, sag mal so, die Marktplatz- und Feiersaison ausgebrochen. Es gibt überall CSDs und irgendwelche Volksfeste und viele Piraten machen Infostände. Es gab hier in Düsseldorf den Japantag, den CSD und auch in anderen Städten diverse Veranstaltungen. In Bielefeld war eine BGE-Podiumsdiskussion, die wohl sehr erfolgreich war. Und momentan finden auch schon die ersten Aufstellungsversammlungen für die Direktkandidaten zur Landtagswahl statt. Falls noch jemand was hat aus NRW, ich meine, das wäre soweit im Groben und Ganzen alles. Alles klar, Fragen? Gibt es Fragen nach NRW? Fragen. Keine Fragen? Dann mache ich das mal so. Habe ich noch jemanden nicht aufgerufen oder nicht dran gehabt, der noch zu berichten hat? Ja gut, dann sind wir durch. 3 Minuten vor der veranschlagten Zeit, das ist eine solide Sache. Dann glaube ich, kann ich an dieser Stelle guten Gewissens die Sitzung beenden und euch allen noch eine sehr erfolgreiche Woche wünschen. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.